أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، زوج تريش السفر أبشر دوشم في مخل بيت أوتي إن شاء الله من سبيل السلام حديث ليرون من بلوغ المرام. الحديث 90 بعد 700. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية: كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. طبعا العاهة هي الآفة والعيب، والحديث ظاهر بارك الله فيكم في النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو أو تبدو قبل بدو صلاحها. والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها، لأنه بيع معدوم، يعني ما فيك تبيع الشجرة هكذا وما عليها ثمار، لازم يبدو صلاحها وحتى تذهب العاهة اللي فيها. فالعاهة هنا الآفة والعيب. واختلف السلف على ثلاثة أقوال. الأول أنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار بشرط أن يكون متلاحقا، وهو قول الليث بن سعد والمالكية. والثاني أنه لا بد أن يكون في جنس تلك الثمرة المبيعة، وهو قول أحمد. الثالث أن يعتبر الصالح في تلك الشجرة المبيعة، يعني لا يشترط تكامل الثمر، وإنما أنه يبدو على الشجر الصلح، يعني لما تستوي الثمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع عن ذلك والمبتاع. البائع حتى لا يأكل مال أخيه بالحرام بالباطل، والذي يشتري حتى لا يضيع ماله. والعاهة كما ذكرنا هي الآفة التي تصيب الثمار، فإذا صابت عاهة الثمار فالأصل أن البائع يرجع مال أخيه. طبعا بعض أهل العلم فهم أن النهي هنا للكراهة، أن النهي هنا للكراهة، ولكن بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإما لا تبايع حتى يبدو صلاح الثمرة، يعني حتى لا يتخاصم الناس، حتى لا يتخاصم الناس ويحتجون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: ما تبيع حتى يبين الصلاح، صلاح الثمر. سيأتي طبعا ما معنى ذلك. بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه ساكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتن دس من دي فرشتة فكوفت بفور ديزة فرشتة anfangen reif zu werden. Er hat dem Vorkäufer und Käufer verboten. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Und in einer anderen Version, als der Prophet gefragt wurde, was bedeutet, dass die reif geworden sind oder anfangs der Reife, der Prophet sagte, dass die Früchte keine Krankheit هاب. بارك الله فيكم. diese Überlieferung ist klar, indem der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم verboten hat, dass die Früchte verkauft werden, dass die Früchte verkauft wurden, wenn sie nicht anfangen reif zu werden. Das heißt, wenn angenommen, wenn die Früchte auf die Bäume noch nicht reif geworden sind, nicht voll reif, nicht voll reif, dann darf man, weil wenn man sie verkauft, dann verkauft man etwas, was nicht da ist. Aber wenn die Früchte anfangen reif zu werden, das wird nicht, noch nicht voll reif, da kann man die verkaufen und da kann man kaufen. Und As-Salaf haben drei auch Ansichten diesbezüglich. Die ersten haben gesagt, wenn die Reife in dieser Art, das wird so angenommen, wir sagen Äpfel, wenn man weiß, wenn die Äpfel schon angefangen haben, reif zu werden, dann kann man verkaufen. Und das sagt Leith und Imam Malik. Die zweite Ansicht ist von Imam Ahmed. Der sagt, das muss unbedingt in diese Früchte sein, das wird in dem Baum. Nicht in der Acht, sondern im Baum. Und Entschuldigung, in den Früchten. In den Früchten des Baumes. Und der Schafi sagt, in dem Baum an sich selbst. Auf jeden Fall, da kann man aus diesem Hadith etwas lernen. Und zwar, wenn jemand Früchte kaufen will, und diese Früchte, die sind noch auf die Bäume. Wenn die Früchte, wenn man sieht, dass diese Früchte mit der Reife angefangen sind oder haben, dann kann man sie verkaufen und kaufen. Wenn noch nicht, dann darf man nicht, weil wenn man kauft, wenn man verkauft, dann macht man Unrecht, weil die Früchte noch nicht reif sind. Und wenn man kauft selber, dann hat man sein Geld verschwenden. Und das darf man auch nicht. Und hier der Prophet sagt, dass die Reife heißt, dass die Früchte nicht krank werden. Nicht krank werden. Weil wenn die Früchte krank geworden sind, dann darf man sie nicht verkaufen an die anderen. Und wenn sie anfangen reif zu werden, das bedeutet, man kann sehen, dass sie gesund sind und dass sie nicht krank sind. In der Zeit von Propheten Muhammad sallam gab es Probleme unter Leuten, die Früchte gekauft und verkauft haben. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam ihnen, ihr dürft nicht kaufen und verkaufen, bis man sieht, dass die Früchte reif geworden sind, aber nicht voll reif. Das bedeutet, und dass sie gesund sind. Das heißt, dass sie nicht krank sind. Allah Ta'ala ala ala. Das ist natürlich, das hat mit den Leuten zu tun, die Pflanzen haben, die Früchte haben. Nicht jetzt, was das. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس بن مالك رضي الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري الزهو بارك الله فيكم الزهو هو احمرار الاحمرار والاصفرار في الثمر وزهى النخل أرد ثمرته فلذلك لا يقال يزهو وإنما يقال يزهى يزهى إذا طال واكتمل وقال تحمار وتصفار ما أراد اللون ما أراد هنا اللون الأحمر الأصفر إنما أراد بذلك أنه تبدأ أوائل الحمرة وأوائل الصفرة يعني لسه ما اكتملت تماما فنهى عن بيعها حتى تزهى أي حتى يبدو صلاح بارك الحديث زي بن هندة آل منسك أنس بن مالك رضوان الله عليه sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat verboten, dass man Früchte verkauft, bis sie anfangen reif zu werden. Man hat gesagt, und wie weiß man das, dass sie anfangen reif zu werden? Der sagte, Tahmar wa tasfar. Das bedeutet, die fängt an, Rötung oder rötlich oder gelblich zu werden. Er meinte hier nicht das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Das heißt, der Prophet meinte nicht jetzt die Farbe rot und gelb, sondern das ist eine Endung und das heißt, wenn die Früchte anfangen reif zu werden, dann sagt man Tahmar wa Tasfar, das bedeutet, die Rötung ist da oder gelblich, die gelbe Farbe fängt an oder die Reife fängt an bei den Früchten. Das heißt, das ist das gleiche wie dem anderen, wie bei dem ersten Hadith. Wenn die Früchte anfangen reif zu werden, da kann man die kaufen und verkaufen. Sonst nicht. Wallahu ta'ala ala ala. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وهو صحيح عند أبي داود. بارك الله فيكم. هنا اشتداد العنب هو اسوداد العنب واشتداد الحب بدو الصلاح. قال النووي فيه دليل لمذهب الكوفيين وأكثر العلماء في أنه يجوز بيع السنبل المشتد، وأما مذهبنا ففيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو مما في معناهما مما ترى حباته خارجة صح، وإن كان حنطة أو نحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزول بالدياس ففيه قولان للشافعي، الجديد أنه لا يصح وهو صح قوله، والقديم أنه يصح، وأما قبل الاشتداد فلا يصح إلا بشرط القطع كما ذكرنا، فإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط صح تبعا للأرض، وكذا الثمار قبل الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعا، وهكذا حكم القول في الأرض لا يجوز بيعها دون الزرع إلا بشرط القطع، وكذا يعلب الطيخ البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه، وفروع المسألة كثيرة وقد نقحت مقاصدها في روضة وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين وشرع المهذب وجمعت فيها جملة مستكثرة، وبالله التوفيق. أي عند الشافعية في تفصيل، عند الشافعية في تفصيل، إذا كان مما يبدو ولا يكون عليه قشور فهذا يجوز بيعه، أما غيره ولكن هنا بارك الله فيكم، طيب البطيخ ما تعلم اللي في داخله، ما تعلم، فقال حتى يبدو الصلاح، وكذا بالنسبة لي الأخرى، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، أنس الله عليه وليفة، دس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فبوتن هات دس مان تراوبن وين تراوبن فكافت بس سي دونكل geworden sind und dass man Getreide verkauft bis die Getreide hart geworden sind. Die fünf haben das überliefert außer Al-Nasa'i und Ibn Hibban al-Hakim, die haben sahih gesagt und das sahih in sahih Abu Dawud. Das bedeutet, wenn die Weintrauben angefangen haben reif zu werden und hier schwarz werden oder dunkel werden, das heißt, die haben angefangen voll oder reif zu werden. Bei den Getreiden, natürlich die meisten Gelehrten sagen, das geht nicht, außer dass man weiß, dass sie auch angefangen haben reif zu werden. Al-Imam al-Nawawi sagte, Es gibt Beweis für die großen Gelehrten diesbezüglich, aber bei Schafi'i sagt er hat zwei Ansichten. Und zwar, er macht Tafsir detailliert. Er sagt, bei Getreiden, die von Schalen umhüllt sind, dann kann man das machen. Das wird verkaufen, wenn man sieht, dass sie anfangen reif zu werden. Aber bei den Getreiden, die mit Schalen umhüllt sind, wie zum Beispiel Weizen, der sagt, da kann man das nicht verkaufen, bis man weiß, dass sie reif geworden sind. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, allgemein, die Sache ist klar diesbezüglich. Und zwar, man weiß, wenn man weiß, dass die Früchte allgemein reif geworden sind, das wird nicht voll, weil wenn sie voll reif sind, dann ist es klar, dass man verkaufen kann. Aber wenn sie anfangen reif zu werden, dann kann man das verkaufen, Allah Ta'ala ala mu'ala. Aber wenn sie noch nicht reif sind, dann darf er nicht. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية له أن النبي أمر بوضع الجوائح لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة هي الآفة التي تصيب الزرع في هذا الحديث دليل على أن الثمار التي على رؤوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة أنه يكون تلفها من مال البائع وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئا وظاهر الحديث فيما باعه بيعا غير منهيا عنه وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح لأنه منهي عنه قبل بدوه ويحتمل وروده أي حديث وضع الجوائح قبل النهي ويدل له ما وقع في حديث زيد بن ثابت أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبتاع الثمار بدو صلاحها وسمع خصوما فقال ما هذا فذكر الحديث والحديث ذكرنا أنه أمر بوضع الجوائح لا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة يحتمل أن يكون ذلك وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح فذهب الأقل إلى أن الجائحة إذا أصابت الثمر جميعه أن يوضع الثمن جميعه وأن التالف من مال البائع عملا بظاهر الحديث وذهب الأكثر إلى أن التلف من مال المشتري وأنه لا وضع لأجل الجائحة إلا ندبا واحتجوا بحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتصدقوا على الذي أصيب في ثماره وقالوا وجه تلفه من مال المشتري أن التخلية في العقد الصحيح بمنزلة القبض وقد سلمه البائع المشتري بالتخلية فكأنه قبضه وأجيب عنه بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا الحديث دال على التحريم وأنه تلف على البائع لقوله مال أخيك فالحديث هنا ظاهره أنت بعت لأخيك بعت ثمر فأصابته جائحة أصابه مرض فما تأخذ منه هذا قول القول الآخر لا إذا كان شيء تلف فقط ذلك الشيء وليس الكل لأنه بمثابة صار بينكم قبض والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم Jabir Radwanullah alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du von deinem Bruder oder wenn du deinem Bruder etwas von Früchten verkauft hast und dann sind die Früchte krank geworden, dann darfst du nicht von ihm was nehmen. Weil wenn du das machst, wenn du nimmst von ihm, von dem Käufer, dann hast du von dem Vermögen deines Bruders etwas genommen, was zusteht, was dir nicht zusteht. Sabarakallahu fikum, diese Überlieferung. Und in einer, das ist bei Muslim, und in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten oder hat befohlen, dass man nicht nimmt, wenn die Früchte krank werden oder wenn eine Krankheit die Früchte befällt. In dieser Überlieferung, barakallahu fikum, ist die Bedeutung, dass wir das nicht jetzt klar definiert, wie das genau gemeint wird. Und deshalb haben die Gelehrten zwei unterschiedliche Ansichten gehabt. Und zwar, es gibt Früchte auf dem Baum. Du kaufst das von deinem Bruder und das hat angefangen zu zerren. Und später passiert etwas mit diesen Früchten. Laut Hadith, du darfst von ihm nicht nehmen, du gibst ihm sein Geld zurück. Aber andere Gelehrten haben gesagt, aber es gibt doch Kauf und Verkauf. Kauf und Verkauf. Und er hat von dir das Sohn gekauft. Warum sollst du das dann von ihm nicht nehmen? Obwohl der Vertrag schon gültig ist. Und das darf man das machen, weil die Früchte angefangen haben, reif zu werden. Da haben sie gesagt, wenn ein Teil krank geworden ist, dann nimmt man für diesen Teil kein Geld. Aber wenn das Ganze ist, dann sollte man nicht das Ganze auch verlassen, weil der Verkäufer, da wird er jetzt Schaden bekommen, weil er schon verkauft hat. Da haben sie gesagt, diese Aussage ist eher als Empfehlung für den Käufer, nicht vom Verkäufer, zu nehmen. Und sie haben eine Überlieferung geholt als Beweis. Da haben sie gesagt, der Prophet Muhammad sallam hat gesagt, man sollte für seinen Bruder spenden in so einem Fall. Auf jeden Fall, aber es ist klar hier, weil am Ende steht, du nimmst von Vermögen deines Bruders zu Unrecht, wenn du das machst. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. تأبير النخل هو التشقيق والتلقيح. معروف يا أخوة أن النخل في نخل مذكر ونخل ذكر أنثى فيؤبروه أنه يأتوا بطلع النخل الأنثى أو يشق طلع النخل الأنثى ويضع فيه من طلع الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للبائع الذي باعها إلا يشترط المبتاع. دل الحديث على أن الثمرة بعد التأبير للبائع وهذا منطوقه ومفهومه أنه قبله للمشتري. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء عملا بظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده، فعمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناء على أصله من عدم العمل بمفهوم المخالفة. ورد عليه بأن الفوائد المستترة تخالف الظاهرة في البيع إلا أن يشترط المبتاع. دليل على أنه إذا قال المشتري اشتريت الشجرة بثمرتها كانت الثمرة له. ودل الحديث على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، وهذا في النخل ويقاس عليه في غيره. انتبه هنا، ما قال من ابتاع تمرا أو رطبا، قال من ابتاع نخلا. يعني أنت اشتريت النخل ليس التمر وليس الرطب اللي على النخل، إنما النخلة كلها اشتراها. فإذا كان بعد التأبير، بعد التأبير، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول له أنا أشتريها مع التمر اللي عليها أو الرطب اللي عليها، يعني مع الثمر الذي عليه. وهذا هو منطوق الحديث ومفهومه، أنه قبل، لو اشتراها قبل التأبير فهي له، أما لو كانت بعد التأبير فهي للبائع. والله أعلم. بارك الله فيكم. ابن عمر اتسيل تفهم خفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بس الخفيت صلى الله عليه وسلم ذا أكتر ذا داتل بويم ذا داتل بويم ثقافتك ناخ ده بفخوختك ناخ ده بفخوختك وده زيادات البويمة ناخ بفخوختك gekauft hat dann sind die Früchte für den Verkäufer der das verkauft hat dass der Käufer eine Bedingung gestellt hat. Das war Bukhari Muslim. Das geht hier um die Dattelbäume. Das geht nicht um die Datteln. Das geht nicht um die Früchte. Das geht hier um die Bäume an sich selbst. Es gibt zwei Dattelbäume. Und man kauft diese zwei Bäume. Wenn das nach der Befruchtung ist, nach der Befruchtung, dann die Früchte, die Datteln, die gehören dem Verkäufer. Nicht Käufer. Wenn das davor ist, vor der Befruchtung, dann aus dem Hadith konnte man sagen, das wird das gehören dem Verkäufer. Außer dass der Verkäufer eine Bedingung stellt. Der sagt ihm nach der Befruchtung, ich möchte, wenn ich kaufe, dann kaufe ich beides. Dann ist das anders. Alle Gelehrten sagen, das außer, oder Entschuldigung, die meisten Gelehrten sagen das, außer Abu Hanifa, der sagt, nein. Das gehört vor oder danach dem Käufer. Das sind die Früchte, nicht die Dattelbäume. Warum sagt man Befruchtung hier? Weil die Datteln. Ja, die kommen, lassen, willkommen. Weil Barakallahu fikum, die Dattelbäume, es gibt Femininum und Maskulinum. Das wird, es gibt männliche und weibliche. Und bei Dattelbäume, man schneidet die Samen von den Femininer. Das wird von den weiblichen Dattelbäumen und man kippt die Samen von den männlichen Bäumen drinnen. Und dies nennt man At-Ta'bir. At-Ta'bir, Ta'bir al-Nakhl. Und das wird damit mit Befruchtung gemeint. Das heißt, die Datteln hier, das geht um die Dattelbäume. Man verkauft die Dattelbäume. Was von Früchten sind? Dann haben die zwei Ansichten von den Gelehrten. Bei Abu Hanifa, der sagt, vor und nach, die Datteln, die gehören dem Verkäufer. Die meisten Gelehrten sagen nein. Wenn das vor ist, dann gehören sie dem Verkäufer. Dann gehören sie dem Verkäufer, weil der Prophet das gesagt hat, außer dass es eine Bedingung vorliegt diesbezüglich. Dass die Bedingung ist, dass der Käufer sagt, Ich möchte beides. Und wenn wir jetzt, wenn ich die Dattelbäume kaufe, dann gehören mir die Früchte und die Bäume zusammen. Und das ist wichtig. Man konnte die Frage stellen, natürlich, warum so detailliert? Ja, natürlich, damit die Leute erstmal keinen Riva machen, damit man die Rechte von den anderen nicht wegnimmt und damit man kein Unrecht tut selber. Ein Vermögen von den anderen Leuten. Und deshalb ist alles detailliert, subhanallah, in unserer Religion, damit barakallahu fikum, nicht Schlechtes gemacht wird. Nachher, wir stoppen hier, inshallah. Da, und das ist der vierte Kapitel vom Buch von Al-Buyu. Und das nächste Mal, bi-idhni ta'ala, machen wir weiter mit As-Salaf wal-Rahm. Die sind noch viele Hadithe, die wir, barakallahu fikum, erklären werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Die sind normalerweise wir sind jetzt bei Hadith 794. Es bleiben noch 103 Hadithe für dieses Buch. Und dann fangen wir wie in Italien mit dem Buch von An-Nikah, hört von dem Heirat. Na, schon. Gilt das nur für Dattelbäume? Nein, das gilt auch für andere Bäume. Das wird, wenn du einen Apfelbaum verkaufst. Ja, nicht der Bett. Shajar al-Tifah. Nefs al-Shay. Illa an yashtarat. Taban, yuqas alayhi al-Shajar اللي مثل النخل اللي يكون فيها تأبير، أما العادية التين مثلا في كذا رمان يعني تسكيلت في دي دي سنت في دي داتل دي سنت في دي داتل خير إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وجزا الله سبحانه وتعالى فنيه نوش أمين بترفن عنس إن شاء الله مورغان zum Koranunterricht ab 18:30 Uhr. Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Nochmal, wenn ich morgen 18:30 Uhr den Raum aufmache, 3-4 Minuten, wenn niemand da ist, dann mache ich zu. Salam alaikum. Nein. Ich komme nicht mehr. Wollen die Admin drin bleiben? Bitte schön. Wollen sie nicht? Dann machen wir. Fikum Barakallah.